Erst danach gingen alle Israeliten in die Städte Judas. Sie zerstörten die Götzenbilder und Altäre in Juda, Benjamin, Ephraim und Manasse. Sie machten alles sauber. Dann kehrten alle Israeliten in ihre Städte zurück. Zweiter König Hiskia teilte die Priester und Leviten in Gruppen ein. Jede Gruppe hatte ihre Aufgabe. Sie sollten Brandopfer und Friedensopfer darbringen. Sie sollten auch Gott danken und ihn loben. Dritter der König gab von seinem Besitz für die Brandopfer. Er gab für die Morgen- und Abendopfer. Er gab auch für die Opfer an Sabbaten, Neumonden und Festen. Dies war nach Gottes Gesetz. Vierter Hiskia befahl dem Volk in Jerusalem. Sie sollten den Priestern und Leviten ihren Anteil geben. So konnten die Priester Gottes Gesetz folgen. Fünfter, als dieser Befehl bekannt wurde, brachten die Israeliten viel. Sie brachten das erste Getreide, Wein, Öl und Honig. Sie brachten auch andere Früchte vom Feld. Sie gaben den Zehnten von allem. Sechster, die Israeliten und Judäer in den Städten Judas brachten auch Gaben. Sie brachten den Zehnten von Rindern und Schafen. Sie brachten auch den Zehnten von Dingen, die Gott geweiht waren. Sie legten alles in Haufen. Siebter, im dritten Monat begannen sie, die Haufen zu machen. Im siebten Monat waren sie fertig. Achter, Hiskia und die Anführer kamen. Sie sahen die Haufen an. Sie lobten Gott und sein Volk Israel. Neunter, Hiskia fragte die Priester und Leviten nach den Haufen. Zehnter, Asaja, der Hohepriester, antwortete ihm. Er sagte, seit die Leute Gaben in den Tempel bringen, haben wir genug zu essen. Es ist noch viel übrig. Gott hat sein Volk gesegnet. Darum haben wir so viel übrig. Elfter, Hiskia befahl, Räume im Tempel zu bauen. Sie bauten die Räume. Zwölfter Mann brachte die Gaben, den Zehnten und die geweihten Dinge hinein. Der Levit Chananja war der Aufseher. Sein Bruder Simai war der zweite nach ihm. Dreizehnter, Jehiel, Asasja, Nahat, Asahel, Jeremot, Josabat, Eliel, Yismachja, Mahat und Benaja halfen ihnen. König Hiskia und Asaja, der Tempelfürst, hatten dies angeordnet. 14. Der Levit Kore, Jimnas Sohn, war der Torhüter im Osten. Er passte auf die freiwilligen Gaben auf. Er sorgte dafür, dass die Gaben für Gott geliefert wurden. 15. Iden, Minjamin, Jesua, Semaja, Amaja und Sechania halfen Kore. Sie sollten den Priestern in den Städten ihren Anteil geben. Sie gaben es den Alten und den Jungen. 16. Sie gaben auch den Männern, die in den Listen standen. Das waren Männer ab 3 Jahren. Sie kamen jeden Tag zum Tempel Gottes. Sie taten ihren Dienst in ihren Gruppen. 17. Die Priester wurden nach Familien in Listen geschrieben. Die Leviten ab 20 Jahren wurden auch in Listen geschrieben. Dies war nach ihren Aufgaben und Gruppen. 18. Sie wurden mit ihren Kindern, Frauen, Söhnen und Töchtern eingetragen. Alle aus ihrer Gruppe wurden eingetragen. Sie waren treu und hielten sich rein. 19. Die Priester, die von Aaron abstammten, hatten auch Helfer. Diese Helfer waren in den Städten auf den Feldern. Sie sollten allen Priestern und Leviten ihren Anteil geben. 20. Hiskia tat dies in ganz Juda. Er tat, was vor Gott gut, richtig und treu war. 21. Hiskia begann viele Dinge. Er diente im Tempel Gottes. Er folgte dem Gesetz und den Geboten. Er suchte Gott mit ganzem Herzen. Und er war erfolgreich.